Meine Damen und Herren, 1949 in einer Zelle des Warschauer Zentralgefängnisses. Dort sitzt seit einiger Zeit der ehemalige Widerstandskämpfer Kazimierz Moczarski, der von den stalinistischen Behörden des aktiven Antikommunismus beschuldigt wird. Man hat ihn in die Zelle zweier Todfeinde verlegt. Der eine ist der ehemalige SS-Führer und General Jürgen Strob, der als Leiter der deutschen Vernichtungsaktion während des Warschauer Ghettoaufstandes von den Amerikanern an die Polen ausgeliefert wurde. Und der andere ein Charge der NS-Bürokratie, der SD-Polizist Schilke. Die Struktur der Gespräche zwischen diesen drei Inhaftierten ist vorgezeichnet vom Bericht Strobs über seine Teilnahme an der sogenannten Niederschlagung des Ghettoaufstandes, den er minutiös mit dem Stolz des erfolgreichen Strategen im Gedächtnis hat. Hören Sie also Gespräche mit dem Henker von Dieter Kühn nach Aufzeichnungen von Kazimierz Moczarski. Die Regie hat Heinz-Dieter Köhler. September 1949. Abteilung 11 des Warschauer Gefängnisses Mokotow. Immer noch sind wir zu dritt in der Zelle. Strob, Schilke und ich. Ich versuche, die Wahrheit über Strob und sein Leben zu erfahren. Plötzlich klingelte das Telefon. Ich sprang auf und griff zum Hörer. Ich hörte die Stimme eines Offiziers, der meine Identität überprüfte. Dann sprach Heinrich Himmler persönlich. Ich spürte sofort, dass es sich um etwas äußerst Wichtiges handelte. Der Reichsführer SS befahl mir militärisch knapp mich am nächsten Tag in Krakau beim höheren SS- und Polizeiführer Ost, SS-Obergruppenführer General der Polizei Friedrich Krüger zu melden, um vor der Weiterfahrt gewisse Pläne mit ihm abzustimmen. Ich versuchte einen zweitigen Aufschub zu erwirken. Daraufhin erklärte Himmler, mein lieber Strob, alle Angelegenheiten, auch die wichtigsten, verblassen angesichts der Aufgabe, für die ich sie in Warschau vorgesehen habe. Der Zeitpunkt für eine Großaktion ist gekommen. Fahren Sie zu Krüger, er wird Sie näher informieren. Am nächsten Tag hatte ich ein Gespräch unter vier Augen mit Krüger. Er übergab mir den schriftlichen Befehl des Reichsführers, sofort nach Warschau zu fahren und dort den Abtransport der Juden aus dem Ghetto zu überwachen. Obwohl von Sammann Frankeneck der zuständige SS- und Polizeiführer war. Von Sammann, der als SS-Obergruppenführer einen niedrigeren Rang bekleidete als ich, war ein Intellektueller aus Tirol, ein Doktor der Rechte oder der Philosophie. Ein Weichling, ein Frauenheld, der den Alkohol und das Vergnügen liebte. Und zusätzliche Annahme, Köln. Ich habe in Krakau so einiges über das fröhliche Treiben des Herrn von Sammann Frankeneck gehört. Es hieß, dass wertvoller Schmuck, Valuta, Pelze und Delikatessen aus dem Warschauer Ghetto wie ein unsichtbarer Strom in seine Taschen und in seinen Bauch flossen. Das ist eine Lüge. SS-Offiziere waren nicht bestimmt. Herr General, ich habe das in meiner Dienststelle erfahren. Ich weiß nicht, was ihr im Einzelnen über von Sammann gewusst habt. Fest steht jedoch, dass er nicht bestechlich war. Da wollen wir doch der Wahrheit die Ehre geben. Steht aber auch fest, dass er über erstaunliche Geldmittel verfügte. Er verkehrte ja recht häufig im Tanzlokal Adria. Dort hat er etliches springen lassen. Es wundert mich nicht, Herr Moczarski, dass Sie über die Lage in der Adria informiert sind, obwohl das Lokal für euch Polen gesperrt war. Aber euer Geheimdienst, das muss ich zugeben, war auf Zack. Das werden Sie ja selbst am besten wissen. Ich habe nie direkt zum Geheimdienst gehört. Aber Sie standen während Ihrer Untergrundtätigkeit in Kontakt mit dem Geheimdienst Ihrer Heimatarmee, oder? Ja, in dieser Form trifft es zu. Sehen Sie? Und da wissen Sie so gut wie ich, dass der Judenrat des Ghettos bemüht war, die Untergebenen des SS und Polizeiführers nachsichtig zu stimmen und dass dabei die Adria eine zentrale Bedeutung hatte. Aber trotz des massiven Einsatzes von Alkohol und leichten Mädchen, weit war man damit nicht gekommen. Bei den meisten Offizieren verfing das alles nicht. Obwohl der Herr General eine gewisse Vorliebe für vollbusige Täubchen haben. Und die gab es in der Adria bestimmt. Von mir ist hier nicht die Rede. Ich bin dort nie gewesen, kein einziges Mal. Leider. Was heißt hier leider? Es hätte unsere Arbeit ziemlich erleichtert, aber Sie wollten weitererzählen, bitte. Ich will vorher noch eins feststellen, damit wir uns richtig verstehen, meine Herren. Dass von Sammern einen aufwendigen Lebensstil hatte, dies war nicht der Hauptvorwurf. Entscheidend war sein Mangel an Energie. Krüger hat es mir selbst gesagt. Bei diesem ersten Gespräch in Krakau? Ja. Und am 17. April 1943 trafen Sie dann in Warschau ein? Jawohl, Datum stimmt. Das war ein Samstag. Ich fuhr in mein geheim gehaltenes Quartier. Dr. Ludwig Hahn hatte mir von Warschau aus die chiffrierte Adresse bereits per Telex nach Krakau durchgegeben. Niemand außer mir wusste, dass ich in Warschau war. Zumindest nicht zu diesem Zeitpunkt, oder? Kurz darauf wussten wir es. Wir sind aber noch beim 17. Ich hatte als erstes ein langes Gespräch mit Dr. Hahn. Nach telefonischer Verständigung mit Heinrich Himmler und Krüger sprach er ganz offen mit mir. Hahn war nicht nur Leiter der Sicherheitspolizei, sondern zugleich auch Chef des SS-Geheimdienstes in Warschau. Ein hervorragender Mann. Er las mir eine höchst geheime Aufstellung der Verfehlungen vor, die von Sammann sich hatte zu Schulden kommen lassen. Ich will darauf im Einzelnen nicht eingehen, obwohl ich mir denken könnte, dass Herr Schilke ein großes, nicht nur berufsbedingtes Interesse daran hätte. Genau so ist es, Herr General. Mache ich ja keine Schnörkel. Dennoch, dieser Punkt wird hier entfallen. Ich wollte ja nur von der Ghetto-Aktion berichten. Also, Ergebnis des Gesprächs mit Dr. Hahn war, kurz gesagt, die einzige Methode, von Sammann abzuschieben, bestand darin, den ersten Ausrutscher bei seinem geplanten Angriff auf das Ghetto entsprechend zu nutzen. Am nächsten Tag fuhr ich los, um den Bereich der bevorstehenden Kampfhandlungen zu besichtigen. Ich ließ mir von Hahn ein unauffälliges Auto mit Warschauer Kennzeichen geben, zog einen Offiziersmantel ohne Rangabzeichen an, steckte mein Monokel in die Tasche. Ich hatte kaum Begleitschutz, nur zwei Zivilwagen, die mir in einiger Entfernung folgten. Ich inspizierte zuerst die Außenmauern des Ghettos und überprüfte die Alarmbereitschaft der Postenkette, die aus Askaris bestand. Wieso Askaris? Askaris sind doch eingeborene Soldaten aus den ehemaligen deutschen Kolonien. Das stimmt. Wir haben damals die fremdvölkischen Wachmannschaften so genannt. Das waren vor allem Letten, Litauer, Weißrussen und Ukrainer. Nicht gerade erstklassige Soldaten, aber Nationalisten und Antisemiten. Fuhren Sie während Ihrer Inspektion auch in das Ghetto hinein? Natürlich. Ich musste bis zum Erbrechen diesen Judengestank einatmen. Obwohl die Straßen wie leer gefegt waren. Man hatte mir vorher gesagt, die Straßen und Höfe des Ghettos würden nur so von Menschen wimmeln. Dabei sah ich kaum einen Fußgänger. Die scheinbare Ruhe und die wenigen Menschen auf den Straßen waren ein Beweis für mich, dass die Juden von der geplanten Aktion wussten. Oder wenigstens allgemein vorgewarnt waren. Ich ordnete die Rückfahrt an. Als ich das Ghetto verlassen hatte, hörte ich in der Nähe einen Schuss. Ein blutjunger Askari, ein Lette in schwarzem Mantel, hatte geschossen. Ich lasse ihn kommen und brülle ihn an. Der Bengel steht stramm und sagt doch tatsächlich, so dümmlich wie ehrlich, es ist so langweilig hier. Wann können wir endlich die Affen hinter dieser Zoomauer abknallen? Ich schlug ihn mit dem Handschuh über den Blondschopf und drückte ihm eine Reichsmark in die Hand. Mit Schilke allein. Gespräch über Päderasten. Also, um es haargenau zu sagen, ich bin zuletzt Archivar beim Befehlshaber der SIPO des SD in Krakau gewesen. Das heißt, beim Führer der Sicherheitspolizei und des Sicherheitsdienstes im Generalgouvernement. Und vorher im Reichsgebiet bei der Sittenpolizei. Was haben Sie denn da gemacht? Das habe ich mir gleich gedacht, dass Sie jetzt anbeißen. Tja, also, ich habe zum Beispiel mitgearbeitet an der Kartei über aktive und passive Päderasten. Und was geschah mit den Leuten, die in dieser Kartei standen? Nicht, was Sie jetzt wahrscheinlich denken. Ich gehöre im Unterschied zu Stroop nicht zu den Leuten, die gewisse Gaskammern beliefert haben. Und das sage ich jetzt nicht bloß, weil der Stroop gerade seinen Spaziergang absolviert. Dazu würde ich auch in seiner Anwesenheit stehen. Ich glaube es Ihnen, ja. Aber um bei den Homosexuellen zu bleiben, die wurden doch alle eingesperrt. Und viele von ihnen wurden umgebracht. Euer prominentestes Beispiel ist hier Röhm. Langsam, langsam, Herr Motschatzki. Um mit Letzterem anzufangen. Beim Fall Röhm spielt eine Reihe von Gründen mit. Entscheidend war hier aber das Politische, nicht seine abartige Neigung. Aber gerade dieser Punkt muss doch entscheidend mitgespielt haben. Ja, der hat ein bisschen mitgespielt, mehr nicht. Und im Übrigen, das wollte ich noch sagen zu Ihrer Bemerkung eben, nur ganz wenige Homosexuelle sind in der NSDAP so unsanft behandelt worden wie der Röhm. Schilke, also mit unsanft bezeichnen Sie jetzt Taten, die ein Berufspolizist schlicht Mord nennen müsste. Ja, ja, Sie haben ja recht, Herr Motschatzki. Regen Sie sich bloß nicht auf. Der Oberbefehl. Hören Sie, die griffen in großen geschlossenen Einheiten an. Und in den engen Straßen setzte von Sommern, dieser Idiot, ein Panzer ein. Die Hölle brach los. Eine Mine explodierte. Es gab Verwundete. Der Panzer und die Fahrzeuge wurden mit Molotow-Cocktails beworfen und brannten. 12 Mann wurden verwundet. In meinem Quartier liefen die Telefone heiß. 3-mal sprach ich mit Krüger, 1-mal mit Heinrich Himmler. Der Reichsführer, sonst immer rücksichtsvoll und feinfühlig, benutzte mehrmals grobe Ausdrücke. Und Krüger brüllte und schimpfte durchs Telefon, es sei eine Affenschande, eine politische und militärische Pleite, sondergleichen. Dieser Sammann sei ein Schandfleck auf der Ehre und dem guten Namen der SS. Und dann nannte ihn Rindvieh, Frosch und so weiter und so weiter. Das Ende des Lieds, ich erhielt den Oberbefehl. Nach einer Verschnaufpause sollte ich sämtliche Soldaten der Waffen-SS in Warschau in den Kampf werfen. Ich trat sofort in Aktion. Zuerst habe ich die bereits eingesetzten und total durcheinandergebrachten Truppen neu geordnet und beruhigt. Jeder, der wollte, bekam ein Glas Wein oder Schnaps. Ich vergrößerte die Schlagkraft, die Feuerkraft. Kurz nach 8 Uhr rückten wir vor. Während der ersten Minuten war es völlig ruhig. Und plötzlich eröffnete der Feind aus mehreren Häusern das Feuer. Mit Gewehren, Maschinenpistolen, Granatwerfern. Ich befahl eine kurze Unterbrechung des Angriffs und ließ die Artillerie nachrücken. Wir verfügten über eine 10er Haubitze und 3 Flakgeschütze von großer Durchschlagskraft. Einige Häuser, in denen sich die wichtigsten jüdischen Widerstandsnester befanden, wurden zerstört. Die Maschinengewehre leisteten ausgezeichnete Dienste. Wir zwangen die Juden, sich von den Dächern und oberen Stockwerken der befestigten und verbarrikadierten Häuser zurückzuziehen. Sie setzten sich zumeist durch das Kanalisationsnetz ab. Ich befahl, die Kanäle zu fluten, um die Flüchtenden auf diese Weise zu vernichten, aber das wurde von den Juden durch Sprengen von Absperrschiebern illusorisch gemacht. Mag sein, dass ein paar Juden ertrunken sind, aber den meisten gelang es, sich zu den entfernteren Verteidigungslinien durchzuschlagen. Der erste Kampftag im Ghetto war für uns außerordentlich schwer gewesen. Wie hoch war denn die Verlustziffer bei dieser Aktion? Unsere Verluste an diesem Tag betrugen 24 Verwundete. Gefallen war niemand. Wir hatten insgesamt etwa 400 Juden gefangen genommen. Sie wurden an ihren Bestimmungsort verbracht. Die totale Abweichung. Also, ich an Ihrer Stelle, ich würde mich nicht auch noch auf den Boden legen. Auf diese ollen Strohsäcke da. Ich würde diese Pritsche nehmen. Der Strop hat sie Ihnen doch ausdrücklich angeboten, gleich zu Anfang. Er hat sie nicht mir angeboten, sondern dem Angehörigen einer Siegermacht. Ich war hier, juristisch gesprochen, nicht der richtige Verhandlungs- und Vertragspartner. Wieso? Er hat doch recht. Sie sind Pole. Sie gehören damit zu den Siegern. Ja, Sie haben ja Vorrechte. Haben Sie wirklich den Eindruck, dass ich zu den Siegern der ganzen Chose gehöre? Also eigentlich... Das ist es ja, wenn ich in den Kopf geht. Sie spielen ja immer die letzte Geige, sozusagen. Sie meinen, ich spreche zu wenig über mich selbst? Naja, es muss ja nicht jeder so von sich gebauchpinselt sein wie der Strop, aber ein bisschen sehr zurückhaltend sind sie eigentlich doch. Naja, da macht man sich eben so seine Gedanken, nicht? Sie wollten sicher weitersprechen. Hm? Weitersprechen. Oh, nicht unbedingt. Ich bitte Sie, tun Sie es. Tja, also, dass man sich diesbezüglich so seine Gedanken macht, das können Sie einem nicht unbedingt verdenken. Es liegt vielleicht auch an meiner beruflichen Mentalität. Haben Sie den Verdacht, ich bin als Spitzel hier? Also, das hat nur nicht gesagt. Ich habe es ausgesprochen. Für nee, aber trotzdem, so direkt können Sie das nur nicht sagen. Und woher wollen Sie so sicher sein? Na, Sie haben das eben nicht so mitgekriegt. Aber wie man Sie am 1. März hier eingeliefert hatte, da haben uns die Kalfaktoren ganz klar Zeichen gegeben, dass bei Ihnen alles in Butter ist. Sie sind ja auch schon länger im Hause hier, nicht? Man kennt Sie schließlich. Also, wenn wir nur den kleinsten Verdacht in der Richtung hätten, dann würde der Strob viel mehr den Mund halten. In den ersten Wochen oder eigentlich Monaten war er ja nun auch nicht so sehr gesprächig, zumindest nicht im Hinblick auf seine Ghettoaktion. Obwohl ich ihm unmissverständlich klar gemacht habe, dass ich beim Prozess gegen ihn nicht als Zeuge auftreten werde. Naja, das hat er ja auch akzeptiert. So unter Offizieren. Aber trotzdem, erstmal musste das Eis auftauen. Naja. Machen wir mal klar, Schiff hier. Oh, wir können damit warten, bis der Strob vom Verhör zurückkommt. Entweder alle gemeinsam oder jeder abwechselnd. Tja, da haben Sie eigentlich auch recht. Ich habe das Gefühl, Sie wollen noch was sagen. Höchstens... Naja, höchstens der Dick Ihnen ein Kompliment machen wollte. Insofern also... Ich bewundere Ihre Ruhe, mit der Sie das hier so durchstehen. Ein polnischer Widerstandskämpfer. Und zwei deutsche Kriegsverbrecher. Also zumindest ein richtiger. Ist das eigentlich Zufall? Naja... Ist in dem Zusammenhang auch, ja. Sie sind jedenfalls hier. Darf man grundsätzlich mal fragen, wie das überhaupt zustande kommt? Darauf kann ich nur eine kurze oder eine ziemlich ausführliche Antwort geben. Mir ist eher nach kurzer Antwort zumute. Bitte? Bitte? Ihnen ist ja wohl zu Ohren gedrungen, dass in den vergangenen 4-5 Jahren die Machtübernahme durch die Kommunisten hier in Polen nicht gerade reibungslos verlaufen ist. Ja, ich habe so allerlei Leuten hören über die Kalfaktoren und so. Muss mächtig Schießereien gegeben haben. Hm? Allerdings, dazu müssen Sie wissen, es hat bis 1944 so gut wie keine Kommunisten hier in Polen gegeben. Und nun die kommunistische Regierung. Sowas geht nicht wie ein Pfingstwunder vor sich. Im Zusammenhang mit den teilweise bürgerkriegsähnlichen Auseinandersetzungen bin ich August 1945 verhaftet worden. Sie sind also demnach kein Kommunist? Das ist natürlich eine blöde Frage, ich gebe es zu. Ich meinte eher, Sie sind einer von den Nationalkommunisten, die von diesen Moskau-Kommunisten jetzt dauernd attackiert werden. Ich bin weder Nationalkommunist noch Trotzkist noch sonst ein Abweichler. Ich bin überhaupt kein Kommunist. Sozusagen die totale Abweichung. Aber trotzdem, Sie waren Widerstandskämpfer gegen die Nazis. Also Antifaschist. Ich hatte eigentlich nur eine kurze Antwort geben wollen. Spielen Sie weiter so, Maestro. Ich war erst spät ins Bett gegangen, nach diesem ereignisreichen ersten Tag. War gerade beim Einschlafen. Da klingelte eins der drei Telefone am Kopfende meines Betts. Zum Donnerwetter brüllte ich in den Hörer, was fällt ich ein, mich zu wecken. Morgen früh läuft wieder die Aktion an. Da brauche ich wenigstens ein paar Stündchen Schlaf. Im Telefon erklang ein Räuspern. Ich wollte den Teilnehmer wieder abkanzeln, aber das Räuspern kam mir irgendwie bekannt vor. Und tatsächlich, es war Heinrich Himmler. Blitzschnell sprang ich aus dem Bett und bat den Reichsführer SS gehorsamst um Entschuldigung. Der antwortete freundlich, wobei er ein Lachen unterdrücken musste. Seien Sie nicht böse, mein lieber Strob, dass ich Sie geweckt habe und Ihre Ruhe störe, aber nach Durchsicht Ihrer Meldung und der Funksprüche von Krüger bin ich zu umfassenden Einsichten gelangt. Und zwar sollten Sie, Herr General, nicht außer Acht lassen, dass Sie erst die Anfangsphase der Großaktion hinter sich gebracht haben. Das war nur das Vorspiel zu einem historischen Ereignis, das eines Tages den Namen Großaktion Warschau tragen wird. Diese Einleitungsouvertüre haben Sie ausgezeichnet dirigiert. Spielen Sie weiter so, Maestro, und unser Führer und ich werden es Ihnen nie vergessen. Ein sehr freundlicher Anruf, nicht wahr? Aber zugleich ist mir damit auf sehr nachdrückliche Weise das Maß meiner ganzen Verantwortung bewusst geworden. Vor innerer Erregung habe ich dann auch nur wenig geschlafen, war vor Sonnenaufgang schon wieder wach. Fragen über Fragen zogen durch meinen Kopf. Wie werden sich die Juden verhalten? Werden Polen außerhalb des Ghettos in die Kämpfe eingreifen? Wird es den SS-Männern vielleicht an Mut fehlen, wenn es zum Nahkampf kommt? Schließlich, es waren fast durchweg frisch gezogene. Sie hatten erst 4 oder 6 Wochen Grundausbildung hinter sich, waren ohne Kampferfahrung. Und die Polizisten waren meist ältere Jahrgänge, vielfach Österreicher. Beim Rasieren ventilierte ich nochmals sämtliche Möglichkeiten. Mein Frühstück verschlang ich im Stehen, immer nur an die allernächsten Stunden denkend. Als ich mich dann in den Wagen setzte und tief die Frühlingsluft einsog, wurde ich wieder ruhig. Früh um 7 drangen die ersten Stoßtrupps in das Ghetto ein. Dem Polizeimajor Sternhagel, der die Aktion unmittelbar leitete, befahl ich vorsichtig, die gestern eroberten Straßen zu besetzen und anschließend das Restghetto zu säubern. Später sollte das gesamte Judenviertel innerhalb der Ghettomauern durchkämmt werden. Ich nahm an, wir würden an diesem zweiten Tag die wichtigste Arbeit schaffen und hätten an den darauffolgenden Tagen nur noch Säuberungsarbeiten zu leisten. Ich hatte mich aber geirrt. Darf ich fragen, Herr General, was Sie unter Restghetto verstehen? Das Restghetto war der Teil des Judenviertels, den die Bewohner bereits im Juli 1942 freiwillig verlassen hatten. Das Ghetto freiwillig verlassen? Was erzählen Sie denn hier für Märchen? Das weiß doch nun jeder, dass ihr ab Juli 1942 die große Aussiedlungsaktion zwangsweise durchgeführt habt. Etwa 320.000 Menschen wurden damals in die Gaskammern von Treblinka verschleppt. Und wie viele tausend Menschen wurden bei dieser Aussiedlungsaktion zusätzlich im Ghetto ermordet an Ort und Stelle? Herr Mojaski, Sie können hier nicht allen Ernstes... Unterbrechen Sie ihn nicht, Herr General. Bitte. Erzählen Sie weiter, Mojaski. Das ist doch sehr interessant. Ich weiß, aufgrund von Berichten und Gesprächen mit einigen Verbindungsleuten unseres Geheimdienstes, vor allem mit meinem Chef Tomasz, dass damals Tag für Tag ein Kontingent von etwa 5.000 bis 6.000 Juden in die Gaskammern und Krematorien von Treblinka geschickt wurde. Die Opfer pferchte man in Viehwaggons, mindestens 100 Menschen in jedem. Auf diese Weise transportierte man zum Beispiel auch den berühmten Pädagogen Dr. Janusz Korczak in das Todeslager, gleichzeitig mit etwa 100 Heimkindern. Weil er freiwillig mitkam, hatte die SS ihm zugesichert, er könne bei diesen weisen Kindern bleiben. Aber am Umschlagplatz hat man ihn von seinen Zöglingen getrennt. Der Kurortkämpfer. Ich muss da vorausschicken, dass ich 1943-44 von Wiesbaden aus, meinem damaligen Amtssitz, mehrfach Dienstreisen nach Paris gemacht habe. Ohlala. Ich war auf meinen Dienstreisen nicht nur in Paris, sondern zum Beispiel auch in Luxemburg, falls Sie das interessiert. Luxemburg? Ach, nee, eigentlich nicht so sehr. Paris ist natürlich... Ich lasse mich von Ihnen nicht aus dem Konzept bringen, Schelke. Wie gesagt, also, ich komme von einer dieser Reisen zurück. In diesem Fall hatte ich, soweit ich mich entsinne, an Beratungen teilgenommen über die Lothringen-Frage. Es war später geworden als erwartet. Wir fuhren mit geringer Geschwindigkeit zurück. Das kann ich mir gut vorstellen, Herr General. Der Wagen war sicher schwer beladen mit allerlei Seidenwäsche für Madame, mit eleganten Schuhen, mit Parfums, mit delikaten kosmetischen Artikeln. Wollen Sie bitte zur Kenntnis nehmen, dass ich kosmetische Artikel, erst recht Artikelchen, niemals in meinem Gepäck befunden haben, weil meine Frau nämlich weder Parfums noch Schminke noch Puder noch Lippenstifte benutzte. Wäre auch noch schöner gewesen. Also, wir fuhren mit geringer Geschwindigkeit und zwar aus diesem Grunde, weil wegen der Verdunklungsvorschrift die Scheinwerfer bis auf einen schmalen Spalt abgedeckt waren. Man sah also sehr wenig, fast gar nichts. Trotzdem bat der Fahrer, die Geschwindigkeit erhöhen zu dürfen. Ich war einverstanden, ich hatte ja nur noch eine gewisse Sehnsucht nach meiner Frau. Hatten denn Herr General in Paris in fleischlicher Enthaltsamkeit gelebt? Ich habe Ihnen schon zu wiederholten Malen erklärt, Schilke, ein deutscher General besucht keine Bordelle. Stimmt, ja, ja. Sie waren ja im Dienst, in voller Uniform. Wäre in dem Zusammenhang eigentlich mal interessant zu erfahren, was so eine Uniform gekostet hat. Der Preis für eine Generalsuniform mit Mantel und allem Zubehör belief sich auf mehrere hundert Mark. Mhm, also ungefähr das Monatsgehalt eines, sagen wir, eines Betriebsleiters. Ja, vielleicht. Hatten Sie nur eine Uniform? Ich bitte Sie. Damit kommt man in meiner Position ja wohl nicht aus. Nein, nein, ich hatte ständig 7 verschiedene Uniformen zur Verfügung. Für alle Gelegenheiten. Feld-, Garnisons- und Gala-Uniformen. Falls Sie hier wieder das Finanzielle interessieren sollte, Herr Schilke, diese Uniformen haben mich persönlich nicht allzu viel gekostet, weil die SS-eigenen Schneidereien niedriger kalkulierten als normale Schneider. Genauso war es mit den Schuhen. Nur habe ich bei den Schustern der SS-Werkstätten immer was dazu getan, weil ich Wert darauf legte, dass die Reitstiefel besonders gut gearbeitet waren. Dann müssen Sie insgesamt aber doch eine Menge Geld für Ihre SS-Kleidung ausgegeben haben. Das konnte ich mir ja leisten. Ich bezog ein hohes Gehalt. Wie viel verdienten Sie denn? Als Grundgehalt erhielt ich 1.300 Reichsmark. Dazu kamen Prämien und Sonderbezüge, die mir in Heinrich Himmlers Adjutantur ausgehändigt wurden. Insgesamt kam ich auf etwa 2.000 Reichsmark monatlich. 2.000 Mark? Das ist doch nicht die Möglichkeit. 2.000 Mark! Und uns wurde in Partei- und SS-Versammlungen eingeredet, in Kriegszeiten würden die Gehälter der höchsten Parteiführer 1.000 Mark monatlich nicht überstreiten. 2.000 Mark. Und da muss man ja noch all die Extrabezüge zurechnen. Die freie Wohnung, die kostenlose Zuteilung von Lebensmitteln, Alkohol und Zigaretten, die beiden Autos, die Ordonnanz, das Dienstpersonal. Und auch noch kostenlose Leistungen im Lebensborn. So also hat das ausgesehen mit der brüderlichen Gleichheit zwischen den höheren SS-Führern, den SS-Mannschaften und den einfachen PGs. Das ist doch die Höhe. Und dann muss man sich noch vorstellen, was für eine ruhige Kugel Sie geschoben haben bei all dem Geld. Sie haben doch fast den ganzen Krieg in den schönsten Kurorten verbracht. Ich war an der Front in Russland, das wissen Sie genau. Eben, eben. Sie haben es ja selbst erzählt. Demnach handelt es sich ja um das reinste Paradies verglichen mit der Scheiße, in der die meisten Lanzer gesteckt haben. Ich wiederhole, ich habe im Kampfeinsatz gestanden. Ach, wat denn? Sie wurden von Ihren Freunden in der SS zu einem 3-monatigen Sommerpraktikum ausgeschickt. In einem Abschnitt, der damals vom Feind kaum behelligt wurde. Sie kamen dorthin, damit man in ihren Papieren vermerken konnte, Kampfeinsatz an vorderster Front. In Wirklichkeit waren sie 4 Wochen lang in diesem Dorf an der Eisenbahnbrücke auf einem Posten stationiert, den man nur entfernt als Front bezeichnen konnte. Ach, was verstehen Sie denn davon? Sie haben doch nie an der Ostfront gestanden. Habe ich auch nicht. Glücklicherweise. Aber nach allem, was der Herr General von dieser Zeit zu erzählen, hat an diesem Frontabschnitt bestimmt nicht die Hölle geherrscht. Da haben Sie mehr mit Mücken als mit Partisanen gekämpft. Wie können Sie sich unterstehen? Ach, machen Sie mir doch nichts vor. Sie kennen den richtigen Krieg doch überhaupt nicht. Sie, Herr General, waren kein Soldat, sondern ein Kurortkämpfer. Schilke, Sie gehen zu weit. Sie gehen jetzt entschieden zu weit. Ich verbitte mir diesen Tod. Und ich wiederhole, was ich schon einmal hier in dieser Zelle gesagt habe, dass Sie, Herr General, den größten Teil des Krieges in Kurorten verbracht haben. Ein Jahr in Karlsbad, dann Berchtesgaden, wo Sie Ihre Gebirgspolizisten für den Einsatz im Kaukasus gedrillt haben. Schließlich 1,5 Jahre in Wiesbaden. Die Ausflüge in den Kaukasus in diesem teuren BMW und das Baden in der Ägäis rechne ich gar nicht mit. Zusammengenommen haben Sie mindestens 3 Kriegsjahre in Kurorten verbracht. Sie wissen, wie wir Soldaten des Ersten Weltkriegs solche Offiziere genannt haben? Kurortkämpfer. Kurortkämpfer, das sind Sie gewesen und sonst ja nicht. Mal abgesehen von Ihrem Ton, mit dem Sie sich da vergreifen, und zwar entschieden. Ein Deutscher, Herr Schilke, muss stets genau sein und darf Tatsachen niemals verfälschen. In Wiesbaden habe ich nicht 1,5 Jahre gewohnt, sondern genau 1 Jahr, 4 Monate und 2 Wochen. Vom 19. November 1943 bis zum 24. März 1945. Dies zum ersten Punkt. Ferner, mit welchem Recht betonen Sie das eigentlich so, wir Soldaten vom Ersten Weltkrieg? Habe ich etwa nicht dazu gehört? Ich habe im Ersten Weltkrieg an der vordersten Front gestanden. Ich habe an der Schulter eine Verwundung davon getragen. Sie haben also nicht das geringste Recht und nicht den mindesten Anlass, sich in dieser Beziehung hier aufzuspielen. Sie haben im Ersten Weltkrieg nur ein paar Brücken gebaut oder mitgebaut. Und im Zweiten Weltkrieg haben Sie gemütlich in der Kanzlei in Krakau gesessen. Und das, nachdem man Sie, ausgerechnet Sie als Polizisten, 1941 vor das Militärgericht gestellt hatte, wegen Verdachts der Plünderung und des militärischen Ungehorsams. Ja, ja, und das Verfahren ist eingestellt worden, wegen Mangels an Beweisen. Da haben Sie aber schwer Glück gehabt. Hören Sie mal, ich habe Ihnen doch erzählt, was der Richter... Nun setzen Sie mal einen Schlusspunkt, ja? Ich muss doch sehr bitten. Sie wollen sich doch hier nicht allen Ernstes als die Verkörperung des deutschen SS-Mannes aufspielen. Sie sind laut eigenen Aussagen seit 1939 nicht mehr befördert worden. Immer unter Sturmführer geblieben. Das sagt ja wohl mehr als genug. Ich habe wenigstens keinen umgebracht. Ich nicht. Ach, Sie sind in meinen Augen ein ganz mieser kleiner Drückeberg. Sie, Sie sind so versch... Ruhe. Fahnen über dem Ghetto. Einer der größten Widerstandsherde befand sich in einem Gebäudekomplex, in dem Fabriken und Werkstätten der Heeresunterkunftsverwaltung untergebracht waren. Stellen Sie sich vor, Schicke, ausgerechnet in diesen Häusern, die von der Wehrmacht bewacht wurden, ausgerechnet dort, hatten sich in größtem Umfang jüdische Widerständler eingenistet. Am nächsten Tag, dem Mittwoch der Karwoche, wurde gleich am frühen Morgen der Sturm auf diesen Häuserblock fortgesetzt. Die Juden und Banditen verteidigten sich mit Handgranaten und Molotow-Cocktails und selbstverständlich auch unter reichlichem Einsatz von Handfeuerwaffen. Schließlich sprengte mein Pionierkommando mehrere Widerstandsnester und Verbindungsgänge. Der Häuserblock wurde angezündet. Mit Flammen, Hitze und Rauch haben wir die Juden ausgeräuchert. Das war vielleicht ein Geschrei. Wir machten zahlreiche Gefangene, ein Teil verübte allerdings Selbstmord. Aber den Rest haben wir umgehend in die Waggons getrieben und ab nach Treblinka. Insgesamt hatten wir an diesem Tag etwa 5000 Juden auf dem Gelände der Heeresunterkunftsverwaltung erfasst, beziehungsweise nachweislich vernichtet. Das war aber nur ungefähr die Hälfte des dortigen Gesamtbestandes. Dem Rest gelang es zu fliehen. Sie wissen ja, fast alle Widerstandsnester und Bunker hatten Zugänge zur Kanalisation. Es hat lange gedauert, bis wir auch das in den Griff bekamen. Dank der Nebelkerzen. Naja, einige Bunker waren trotz des Feuers und der Sprengung unzerstört geblieben. Wir wussten nur, dass sie sich tief in den Keller verließen befanden. Nur unter mühsamer Kleinarbeit konnten wir ihre genaue Lage, ihre Zugänge ausfindig machen. Und es gab in diesem Gebäudekomplex an die 70 Bunker. Die Heeresunterkunftsverwaltung war so etwas wie ein Symbol des zionistischen Widerstands geworden. Mit einem anderen Widerstandssymbol wurden wir leichter fertig, wenn auch leider unter Verlusten. Die Juden und Banditen hatten auf einem Betongebäude zwei Fahnen gehisst, die weiß-blaue jüdische und die weiß-rote polnische. Diese Fahnen waren sozusagen der Aufruf zum Kampf gegen uns Deutsche. Beim Versuch, diese Fahnen herunterzuholen, fiel der mir persönlich bekannte Untersturmführer der SS-Kavallerie-Ersatzabteilung Otto Dehmke. Er hatte eine Handgranate in der Hand, die durch feindlichen Beschuss zur Explosion gebracht wurde. Dieser Tod, muss ich sagen, hat mich tief erschüttert. Ich schrieb einen langen Beileidsbrief an seine Mutter. Wozu mussten Sie auch den armen Dehmke auf diese Betonmauern jagen? Die Fahnen hätten bis zur endgültigen Zerstörung des Ghettos doch ruhig da oben bleiben können. Ganz verrückt, Schilke. Sie verstehen überhaupt nichts davon. Die Sache mit den Fahnen war von großer politischer und moralischer Bedeutung. Fahnen und Nationalfarben sind genauso Kampfinstrumente wie Schnellfeuerkanonen. Wir alle wussten das. Heinrich Himmler, Krüger, Hahn, der Reichsführer hat mir persönlich am Telefon gesagt, Stroop, Sie müssen um jeden Preis diese beiden Fahnen herunterholen. Und Sie, Schilke, reden an derartigen Blödsinn. Vielleicht ist es Blödsinn, Herr General, aber ich hätte wegen eines weißen, roten oder blauen Stofffetzens kein einziges Menschenleben aufs Spiel gesetzt. Schon gar nicht das Leben eines Kavalleristen. Haben Sie wenigstens den frommen Betrug begangen und Mutter Dehmke geschrieben, dass Ihr Sohn bei einem Kampfeinsatz gefallen ist und nicht im Rahmen einer Mordaktion? Sind Sie übergeschnappt, Schilke? Sind Sie total übergeschnappt? Wie kommen Sie dazu, derart diffamierende Ausdrücke? Herr General, es handelt sich hier um ein Zitat. Und zwar von einem hohen Tier des OKW. Er hat diesen Ausdruck nach unseren Informationen in folgendem Zusammenhang verwendet. Diese schmutzigen, arroganten Schweine von der SS haben ihre Mordaktion im Ghetto so prahlerisch herausgestellt, als hätten sie einen richtigen Feldzug durchgeführt. Wer hat das gesagt? Tut mir leid, Herr General, aber ich darf in diesem Fall weder Ross noch Reiter nennen. Aber ich kann mich dafür verbürgen, dass ich das sinngemäß richtig wiedergegeben habe. Das ist doch eine unglaubliche Chuzpe, eine Verlogenheit sondergleichen. Die haben fein reden, die Herren von der Wehrmacht. Wir haben denen die ganze Drecksarbeit abgenommen. Die hätten mal lieber mit dafür sorgen sollen, dass bei uns Ordnung geschaffen wurde. Dann hätten wir den Krieg auch nicht verloren. Und jetzt haben wir die Quittung. Wir sind doch viel zu liberal und konziliant gewesen. Sowas war schon immer der Anfang vom Weg in die Katastrophe. Wir hätten unter keinen Umständen zulassen dürfen, dass degenerierte Individuen mit der gesunden Masse des Volkes unter einem Dach lebten. Bei diesen Subjekten haben dann natürlich sofort die feindlichen Geheimdienste angesetzt und alles wurde untergraben, systematisch untergraben. Als wir die ersten Niederlagen hinnehmen mussten, kamen die aus ihren Rattenlöchern hervor. Da haben die sich organisiert, da wurden die aktiv. Da haben die das ganze Unheil über unser Volk gebracht. Wir hätten die alle viel früher liquidieren sollen. Hätte die allesamt abstecken und aufhängen müssen, alle. Herr General, ich möchte jetzt aber wirklich... Ja, jetzt kommen Sie wieder mit Ihren flauen, weichen Argumenten angeschissen. Aber was ich hier sage, entspricht doch nicht bloß meinem Kopf. Das lehrt uns die Natur selber. Wenn ein Wald von einer Krankheit befallen wird und die breitet sich unaufhaltsam aus, da genügt es nicht, wenn man die Bäume fällt und die Stumpen rodet. Da muss man auch sämtliche Samenkörner verbrennen, damit sie nie wieder Wurzeln fassen können. Sehen Sie, und dieser politisch weitsichtige Gedanke war Ausgangspunkt aller Ideen und Taten Heinrich Himmlers. Hätte man ihn gewähren lassen, dann hätte er von Anfang an schon 1933 gegenüber allen Deutschen das Gebot vollkommener, das heißt auch geistiger Rassenreinheit unbedingt durchgesetzt. Bedingungslos. Dann hätte sich das Reich links zu einer germanisch-monolithischen Einheit zusammengeschlossen. An der Spitze der Parade. So eine Zusammenballung von Menschen hatte ich bis dahin noch nie erlebt. Hunderttausende waren das. Abordnung aller Parteiorganisationen, die NSDAP-Führung, die Regierung, AB war vertreten. Ausländische Gäste, viel Jugend. Auch viele SS-Leute. Ja, selbstverständlich, aber ohne Schutzfunktion, eher aus erzieherischen Gründen. So ein Parteitag hat ja eine ungeheure Bedeutung. Er vereint die Führung mit den Massen. Jeder kann Adolf Hitler sehen. Und darf in alleruntertänigstem Geiste mitmarschieren. Oh nein, diese Wendung können Sie der Sache nicht geben. Wieso denn, das stimmt doch. Der Ton macht die Musik, Herr Schilke. C'est le ton que fait la musique. So war denn hier auch eine eindeutige Spitze zu vernehmen bei Ihnen. Aber das sind wir ja neuerdings bei Ihnen gewohnt. Um der Wahrheit aber die Ehre zu geben, niemand kann ernsthaft behaupten, die breite Mehrheit der Bevölkerung hätte unser Vorgehen, das Vorgehen der gesamten Führung, nicht bejaht. Und diese Aufmärsche wären nur eine Sache der Organisation oder womöglich des Zwangs gewesen. Oh nein, die Deutschen wollten das. Es war eine seelische Bereicherung für sie, eine innere Stärkung, wenn sie am Führer vorbeimarschierten und sie konnten in seine Augen schauen. Diese Wirkung ist doch immer wieder beschrieben worden. Das kann man doch jetzt nicht einfach aus der Welt eskamotieren. Das war so ein Fluidum, das von diesem Mann ausging. Es entstand ein richtiggehend mystischer Kontakt. Fuhren Sie gern zu solchen Massenveranstaltungen? Selbstverständlich. Das war doch mal was anderes, eine Abwechslung im täglichen Arbeitstrott. Man traf in Nürnberg alte Bekannte, man knüpfte neue Beziehungen an, tauschte Meinungen und Erfahrungen aus und so weiter und so fort. In einem Punkt war man sich völlig einig. Man war restlos begeistert von der Organisation der Parteitage. Solche Großveranstaltungen derart reibungslos durchzuführen, das kann man wirklich nur in Deutschland. Weil natürlich in Deutschland des Dritten Reiches. Hattet ihr von der SS eigentlich viel mit den Vorbereitungen zu tun? Es ging. Das Volk war an große und an kleinere Veranstaltungen gewöhnt. Außerdem hatte eine gewisse systematische Stetigkeit mit der Zeit dazu geführt, dass die Ordnung zu einer festen Gewohnheit wurde. Schon in Hamburg wussten wir alles genau. Die Ankunftszeit in Nürnberg, die Verteilung auf die Quartiere, die Zahl der Übernachtungen, die Verpflegungspunkte, das Unterhaltungsprogramm und den Termin für die Rückfahrt. Auch in welchem Abschnitt, zu welcher Minute wir anzutreten hatten. Also so eine Ordnung, das ist die reinste Wonne. Und wie war die Verpflegung? Ausgezeichnet. Die Gaststätten waren auf den Ansturm vorbereitet. Es waren ganze Eisenbahnwaggons mit Verpflegung nach Nürnberg dirigiert worden. Auf Straßen und Plätzen standen Autos, die als Verkaufsläden, Würstchenbuden und Bierkneipen fungierten. Trotz des Massenandrangs gab es mit dem Essen keinerlei Probleme. Erzählen Sie doch noch mal, wie das mit der Standartenkolonne war. Ja, gern, wenn das gewünscht wird. Na, selbstverständlich. Also, ich erfuhr kurz vor dem Parteitag, dass der Reichsführer SS befohlen hatte, ich sollte die Spitze der SS- und Polizeiparade anführen. Das war eine fantastische Auszeichnung. Die Spitze der Parade, das war der Block der Ehrenstandarten. Sie marschierten also vor allen SS-Einheiten? Nein. An der Spitze ging Heinrich Himmler mit seinem persönlichen Stab. Etwa 50 Schritte dahinter marschierte ich. Hinter mir ein großes Karree, der Block der Standartenträger, schnurgerade ausgerichtet, baumlange, besonders ausgewählte Männer in Paradeuniform. Über ihren Köpfen ein Meer von schwarzen, weißen, roten Bannern, Hakenkreuzen und Adlern. Die Fallschirmspringer. Besonders schlimm war es am Gründonnerstag. Da war uns ganz hübsch in die Knochen gefahren. Wir wurden wiederholt beschossen, hatten Verluste an Menschen und Material. Die Disziplin unter den Soldaten begann nachzulassen, stellte unter unseren Männern Anzeichen von Angst fest. Nach Rücksprache mit Dr. Hahn und Obergruppenführer Krüger und mit Einverständnis Berlins beschloss ich daher, Haus für Haus niederzubrennen. Meine Leute erlangten dabei bald eine große Fertigkeit. Schon kurze Zeit nach Erteilen des Befehls stand so ein Haus in vollen Flammen. Die Juden rannten wie die Teufel. Überall tauchten sie auf, in Fenstern, auf Balkonen, auf Dächern und Simsen. Die einen schossen, andere suchten nach Fluchtwegen. Einige sangen irgendwas, wahrscheinlich Psalmen. Manche schrien im Chor Hitler kaputt an den Galgen mit den Deutschen, es lebe Polen. Das Durcheinander war ungeheuer. Brennende Häuser, Rauch, Flammen, stiebende Funken, Staub, wirbelnde Bettfedern, der Gestank von ausgesenkten Körpern, Geschützdonner, krepierende Granaten, Feuerschein und Fallschirmspringer. Was für Fallschirmspringer? Juden. Mit ihren Frauen und Kindern, die aus den oberen Stockwerken brennender Häuser zu entkommen versuchten. Aus Fenstern, von Balkonen. Sie warfen Federbetten, Bettdecken, Kanapés, Matratzen, Kissen und so weiter herunter und versuchten, da drauf zu springen. Meine Leute nannten sie Fallschirmspringer. Die Leiter. Solange er jetzt weg ist, wollen Sie nicht mal was von Stroop erzählen? Ach. Ich höre immer wieder von Detmold und Wiesbaden und Karlsbad, aber ein roter Faden hat sich für mich noch nicht ergeben. Ja, und Sie meinen, den soll ich jetzt mal knüpfen, so als oller Kriminaler. Ja? Ach, Sie kennen Stroop ja nun schon länger als ich. Na ja. Aber ich habe keine richtige Lust jetzt. Also, der ist Jahrgang 95, ein Jahr älter als meine Wenigkeit. Und geboren ist er in Detmold, Fürstentum Lippe. Sein Vater war Polizeiwachtmeister. Und die Mutter hatte, die hat es mit der Religion, das heißt, sie hat es immer noch. Von Zeit zu Zeit schickt sie ihm eine Kollektion Bibelsprüche. Sie macht ihm Vorhaltungen, redet ihm ins Gewissen. Nein, nein, nicht so sehr. Die hat, glaube ich, gar nicht so ganz kapiert, was ihr Jungchen eigentlich gemacht hat hier in Warschau. Ich vermute, er hat es selbst noch nicht so recht kapiert. Ja, ja, da sagen Sie was. Wollen Sie jetzt wirklich alles wissen? Von dem Stroop? Wenigstens ein bisschen. Also ich sag Ihnen höchstens, dass er schon als Junge im Katasteramt gewesen ist, in Detmold. Und dann der Weltkrieg. Dabei hat er das an der Schulter abgekriegt. Dafür hat er aber auch einen schönen Lipper Orden gekriegt. Und nachher das EK2. Wofür? Ja, ich weiß bloß, dass ihm das EK1 dann hier für die Warschauer Aktion verliehen wurde. Sehr schlimm waren seine Kriegsjahre nicht gerade. Der hat, glaube ich, einen ganz schönen Lenz gehabt. Und unsereins musste sich abschuften mit diesem ewigen Brückenbau. Sie waren bei den Pionieren? Ja, ja, ich habe ursprünglich meine Lehre als Zimmermann gemacht. Zur Strafe dafür musste ich die halbe Zeit vom Krieg im Wasser stehen, bis zum Gürtel und dauernd Balken schwenken. Naja. Als der Krieg vorbei war, ging der Stroop wieder nach Detmold, ins Katasteramt. Toll war das ja auch nicht, beruflich. Aber als die Nazis immer mehr Stimmen kriegten, da witterte der Stroop Morgenluft. Er trat so 31, 32 in die Partei und in die SS ein. Und lief dann auch gleich mit Monokel rum und immer in blitzblanken Stiefeln und mit einer Reitpeitsche und ein oder zwei Schäferhunden, kam sich richtig doll vor. Ob Sie jetzt nicht ein bisschen karikieren? Meinen Sie, ich übertreibe? Ein klein wenig. Also, wie aus der Ecke von Berlin, das wird man doch eher vor das als eine Nummer kleiner machen. Sind Sie eigentlich Berliner? Nee, ich bin aus der Jähn gebürtig, Potsdam. Und da gibt es sowas auch nicht. Also, wenn ich Ihnen das sage, der hat einen Monokel gehabt und eine Peitsche und mindestens einen Schäfer und also, den stimmt das auch. Das Monokel hat der Fritz hier immer noch bei sich, das habe ich selber gesehen. Ich nicht. Ach, das ist auch was anderes. Jedenfalls, dass der Stroop so als Monokelfritze aufgetreten ist, das ist nun mal klar wie klare Kloßbrühe. Entschuldigen Sie, aber wenn Sie so sehr Berlinern als Pole, komme ich da nicht hundertprozentig mit. Naja, das war ja auch bloß, weil Sie mir die entsprechende Ader angetippt haben. Also, dass der Stroop als Monokelträger und Peitschenträger und Stiefelträger rumgelaufen ist, das ist ja nun ganz paradox, wenn man bedenkt, dass der bloß so ein paar lippische SS-Männer hatte, die er auf Vordermann brachte. Und dass er ein paar Parteiveranstaltungen mitorganisierte und so insgesamt war das ja auch nicht toll. Und bis dann Anfang 33 dieser Großwahlkampf im Lilliputaner Staat Lippe kam. Also ich will mich nicht in Einzelheiten darüber verbreiten. Jedenfalls, die Nazis wollten bei der Landtagswahl die Schlappe bei den letzten Reichstagswahlen wettmachen. Signal Lippe. Und so rückte denn die gesamte Parteiprominenz an, inklusive Hitler. Und mitten Mang unser Strob. Als der wichtigste SS-Mann im Dorf, hätte ich was gesagt. 14 Tage nach der Wahl waren die Nazis an der Macht. Und 14 Tage nach der Machtübernahme fiel der Strub gleich 2 Stufen die Treppe rauf. Wurde SS-Gruppenführer. Ich will jetzt nicht die ganze SS-Stammrolle nachbilden. Jedenfalls, es ging rasant nach oben. 1937 war er schon Standartenführer mit Eichenlaub am Kragenspiegel. Er leitete dann verschiedene Befehlsbereiche in Hamburg und in Karlsbad und in Posen und später das Zwischenspiel hier in Warschau und noch ein bisschen Griechenland und dann... Naja, dann ging er wieder heim ins Reich. Da war er höherer SS- und Polizeiführer der Rhein-Westmark. Hatte schließlich so an die 130.000 Mann unter sich. SS, Polizei, Ersatzarmee, Hilfsdienst. Und alles ohne entsprechende Ausbildung. Das muss man sich mal vorstellen. Unser Eins und sein Vater, die haben das von der Pike auf gelernt. Und der hat von nichts eine Ahnung und kommt ganz nach oben. Bloß weil der alles gemacht hat, aber auch wirklich alles, was die von ihm gewollt haben. Also wenn ich das mal vom Standpunkt eines Polizeibeamten aus beurteile, das ist doch die verkehrte Welt gewesen, ne? Der Hitler, der Himmler und seine Helfershelfer, die haben den Sinn der Polizeiarbeit völlig auf den Kopf gestellt. Ein Polizist war nur dann ein guter Polizist, wenn er gehorsam die telefonischen Anweisungen der Partei entgegennahm und die Hacken vor einem braunen Hemd oder einem Totenkopf zusammenschlug. Naja, so ist es denn gekommen, dass man nachher gar nicht mehr den Unterschied gesehen hat zwischen der Arbeit der Polizei und... Naja, sagen wir, der Mafia. Stellen Sie sich doch mal vor, Herr Motschatzki. Wir hätten den Krieg gewonnen. Stellen Sie sich mal vor, wir hätten den Krieg gewonnen. Der Spielraum. Ich bin überzeugt, meine Gerichtsverhandlung wird ein richtiger Schauprozess mit vielen Zuhörern. Die Sache hat für Polen noch eine ungeheure Propagandawirkung. Und deshalb muss man sich schon sehr genau überlegen, wie man sich am zweckdienlichsten zu verhalten hat. Aber dazu müsste ich vor allem erst einmal wissen, wie groß oder gering überhaupt noch mein Spielraum ist. Wenn ich über den Ghettoaufstand die Wahrheit sage, muss ich erklären, dass die Juden und die sie unterstützenden polnischen Gruppen sich heldenwillig verhalten haben. Aber... wenn ich das in dieser Form vortrage, darf ich ja wohl erwarten, dass es entsprechend honoriert wird. Wie das denn? Ja, also... lebenslänglich statt... aufknüpfen. Jetzt aber mal angenommen, es steht fest von vornherein, dass ich zum Tode verurteilt werde. Und was ich sage, hat überhaupt keinen Einfluss mehr auf das Urteil. Also... dann würde ich sowas nicht sagen. Das kann ja auch keiner ernsthaft von mir erwarten. Was würden Sie denn stattdessen sagen? Ich würde zum Beispiel sagen, dass dieser ganze jüdische und polnische Widerstand nichts als Scheiße war. Man den überhaupt nicht ernst nehmen konnte. So was könnten Sie sagen? Allen Ernstes? Glauben Sie vielleicht, die Geschichtsschreibung wird Ihre Lügen nicht entlarven? Man weiß doch schon überall, was hier im Ghetto geschehen ist durch die SS und welche Rolle Sie innerhalb dieser SS-Bande gespielt haben. Ja, da brauchen Sie überhaupt nicht das Gesicht zu verziehen. Ich wiederhole, SS-Bande. Sie wissen doch am allerbesten, was die auf dem Gewissen hat. Ich weiß es auch. Und tausende andere kennen die Wahrheit. Und diese Wahrheit wollen Sie ignorieren oder einstellen? Was sind Sie bloß für ein Mensch? Herr Strupp, in gewisser Weise habe ich ja Verständnis für Ihre Überlegungen und Schachzüge. Ihnen droht die Todesstrafe, also müssen Sie sich wehren. Aber Ihr Fall hat ja nun auch grundsätzliche Bedeutung. Der Aufstand im Ghetto hat eine ähnliche Symbolkraft wie unser Augustaufstand 44, wie Auschwitz, wie Majdanek, wie Babi Yar, Oradour und Lidice. Sie haben hier an einer ungeheuren Rhapsodie mitgewirkt. Und wenn man dabei die erste Geige spielt, dann lohnt das Falschspielen einfach nicht. Außerdem wäre das geschmacklos. Sie haben recht. Entschuldigen Sie, Herr Modjarski. Bunkermeister und Versager. Karl Samstag. Die Juden feiern ihren Sabbat. In den polnischen Familien werden Vorbereitungen für das Osterfest getroffen. Da unterbrechen wir schlagartig die Stille der mehr als 12-stündigen Ruhepause um 10 Uhr vormittags. Die Juden hatten deshalb schon gedacht, wir würden an diesem Tag nicht mehr aktiv. Die Überraschung war also vollkommen. Im Unterschied zu den Vortagen wurden die 24 Durchsuchungsstoßtrupps auch nicht von einer Seite, sondern gleichzeitig von allen Seiten des Ghettos zur Durchkämmung eingesetzt. Hinzu kam, dass unsere Soldaten bestens in Form waren. Sie hatten inzwischen ihre Erfahrung gesammelt, ihre Übung bekommen. Die hinterhältigen Tricks und Winkelzüge der Juden konnten sie nicht mehr überraschen. Einige unter diesen SS-Männern und Pionieren waren derart auf das Aufspüren von Widerstandsnestern und Bunkern spezialisiert, dass Dr. Hahn den scherzhaften Vorschlag machte, eine besondere Frontauszeichnung für die Bunkermeister zu schaffen. An diesem Tag wurden 26 Bunker erobert. Die Verteidiger wurden hervorgeholt und sofort vernichtet, zum Teil. Gegen Abend hatten wir dann noch einen größeren Häuserblock im Nordosten des Ghettos angepackt. In diesem Häuserlabyrinth hatte sich eine sogenannte Rüstungsfirma befunden. Der Abtransport des dort befindlichen Wehrmachtsgutes hatte sich verzögert, aber um 18.15 Uhr konnten wir endlich loslegen. Die Gebäude wurden abgeriegelt, die Durchsuchungskommandos drangen ein und stellten die Anwesenheit einer großen Anzahl von Juden fest. Sie leisteten erbitterten Widerstand. Die gewöhnlichen Waffen, Pistolen, Karabiner, Geschütze, konnten nichts ausrichten. So gab ich den Befehl zum Ausbrennen. Wir setzten sämtliche verfügbaren Flammenwerfer ein. Die Straßen und Hinterhöfe waren taghell erleuchtet, ein einziges Flammenmeer. Das Krachen von Balken, einstürzende Mauern, herunterbrechende Balkonen und Schornsteinen. Auch in Anbetracht der großen Hitze hielten sich meine Leute in sicherer Entfernung. Ich stand hinter ihnen, durch meinen Begleitschutz abgeschirmt. Askari setzte ich übrigens nicht mehr ein. Die hat mich enttäuscht. Erinnern Sie sich noch an den Askari, der so drauf brannte, gegen die Juden zu kämpfen? Ja, natürlich. Was war mit dem? Also der erwies sich als kompletter Versager. Im Ghetto stieß ich zufällig auf ihn. Wissen Sie, meine Herren, was dieser Bengel tat? Er heulte. Ein nordischer, blauäugiger Mann, Antisemit, ganz gute Deutschkenntnisse, er heulte. Er stotterte etwas wie... Er könnte nicht, das viele Blut, die Leichen, die Kinder und so weiter. Ich konnte mich nicht mehr beherrschen und knallte ihm ein paar Ohrfeigen. Dann befahl ich ihn, aus dem Ghetto hinauszuwerfen, zusammen mit noch 150 Askaris. Genau solche Weichlinge. Der Kampf um diesen Block dauerte lange. Wir hatten es mit einer zionistischen Elite zu tun. Die kämpften bis zur letzten Patrone. Häufig beobachtete ich die Vorgänge wie folgt. Ein Jude springt aus einem brennenden Gebäude hervor, sein Gesicht rußgeschwärzt, die Haare wirr und angesenkt. Als er uns erblickt, verharrt er einen Augenblick bewegungslos. Dann ruft er uns etwas zu, droht mit der Faust, macht eine unanständige Bewegung, schießt blitzschnell auf einen SS-Mann und springt in die Flammen zurück. Er zog den Tod im brennenden Gebäude, in diesem glutheißen Krematorium, einer Gefangennahme vor. So wurde dort gekämpft. Trotzdem, wir hatten an diesem Tag insgesamt 330 Juden kampfmäßig erledigt und 1660 Juden zur Verlagerung eingebracht. Die dritte Kraft. Die Sache ist reichlich kompliziert, Herr Schilke. Ich müsste da eigentlich die Geschichte der letzten 20, 30 Jahre referieren. Das will ich mir und Ihnen nicht zumuten. Aber ein paar Punkte will ich wenigstens andeuten. Ich hatte 1937 den Demokratischen Club mitbegründet. Er konnte Polen nicht retten. Im Krieg war ich als Reserveoffizier an der Front, 4 Wochen alles vorbei, unsere Armee aufgelöst. Aber im Untergrund bildet sich schon die Heimatarmee. Wir zählten schließlich an die 350.000 Mann. Wir unterstanden der Exilregierung in London. Von unseren Einsätzen und Sabotageakten und so weiter wissen Sie ja. Ja, so ungefähr. Haben Sie direkt mitgemacht? Ich gehörte zum Informations- und Propagandabüro des Generalstabs der Heimatarmee. Wir waren zuständig für die Organisation des Widerstands in der Bevölkerung. Als Jurist hatte ich dann noch die spezielle Aufgabe, Kollaborateure ausfindig zu machen und Belastungsmaterial gegen sie zu sammeln. Die Angeklagten wurden dann vor die staatlichen polnischen Gerichte gestellt. Also vor Untergrundgerichte? Die Gerichte des eigentlichen Polen. Sie haben also mehr Papierkrieg geführt. Entschuldigen Sie, es klang jetzt böser, als es gemeint war. Also Sie wollen wissen, ob ich auch direkt aktiv wurde? Ja. Sie werden wohl verstehen, dass ich darüber nicht gern spreche. Zumindest nicht über Einzelheiten. Genügt es Ihnen, wenn ich sage, dass ich während der Kämpfe im Ghetto an Sabotageakten beteiligt war? Und 1944, als wir hier diesen Aufstand machten, 50.000 Mann Heimatarmee gegen die Besatzer, da habe ich mitgekämpft an den Barrikaden. Wie die Sache ausging, wissen Sie. Die Rote Armee hat am anderen Weichselufer gewartet, bis die nationalen Kräfte völlig verblutet waren. Warschau so gut wie planiert war. Aber ihr habt doch gegen einen gemeinsamen Feind gekämpft. Das schon. Aber mit unterschiedlichen politischen Zielen. Wir Polen wollten so etwas wie eine dritte Kraft werden. In einem, wie sagt man jetzt, blockfreien Zwischeneuropa. Und dagegen war Moskau. Es wollte und will eine kommunistische Regierung. Und weil die Kommunisten bei uns so gut wie überhaupt keine Rolle gespielt haben, musste erheblicher Nachdruck ausgeübt werden. Die gesamte Führungsspitze der Heimatarmee wurde in Moskau eingesperrt nach einem Schauprozess. Ungefähr 50.000 Mitkämpfer wurden deportiert. Wir anderen mussten 44, 45 wieder untertauchen. Die Eule. Da haben Sie gehört? Hat sich wieder gemeldet. Die Eule. Ich kann Eulen nicht ausstehen. Ich hatte mal ein scheußliches Erlebnis mit einer Eule. Auf einer Autofahrt in Posen. Herbst 39. Ich war unterwegs zu meinem neuen Standort. Wir hatten uns verspätet und konnten die ehemalige polnische Grenze erst am Abend passieren. Ich musste das Risiko einer Nachtfahrt auf mich nehmen, um mich am frühen Morgen in Posen melden zu können. Ja. Und was war mit der Eule? Das will ich ja gerade erzählen. Wir fahren also zu zweit mit dem Horch, ich und mein Fahrer. Das Verdeck ist offen, die Geschwindigkeit mäßig, weil zwischendurch Bodennebel herrscht. Und plötzlich sehe ich was Unbestimmbares vor uns. Es wird größer, blitzschnell und schlägt mir mit voller Wucht gegen den Kopf. Ich fühle etwas widerlich Weiches im Gesicht und scharfe Stiche. Blindlings greife ich danach, um es von meiner Stirn, von der Brille und vom Kinn zu reißen. Das gelingt mir nicht. Auf Nasen und Wangen spüre ich warmes Blut. Ich brülle den Fahrer an, der hält bereits, und dann reißt er mir eine Eule, eine polnische Eule vom Kopf. Ich bin zerkratzt, mit Blut besudelt, wütend. Dem Fahrer befehle ich, den Vogel zu fesseln, an einem Baumast zu hängen und den Wagen quer zur Straße zu stellen. Und im Licht der Scheinwerfer richte ich meine Pistole auf die Eule. Feuere einmal, zweimal. Das Biest lebt immer noch. Seine Augen starren mich böse an. 7 Kugeln verpasse ich hier aus einem Meter Entfernung. Und sie krächzt immer noch und funkelt mich mit ihren Teufelsaugen an. Befehle dem Fahrer, sie mit einem Schraubenschlüssel zu erschlagen und in den Kofferraum zu werfen. Schließlich musste ich ja in Posen nachweisen können, woher die blauen Flecke und die Kratzspuren in meinem Gesicht stammten. Seit dieser Zeit hasse ich Eulen. Das war ein Wink der Vorsehung, Herr General. Schicksal wollte Sie warnen, Sie hätten nie wieder nach Polen kommen dürfen. Die Eule ist das Symbol der Weisheit. Ja, Sie haben recht. Die Posener Eule hat mir Unheil prophezeit. Ich mag Eulen. Die große Jagd. Die bisherige Bilanz der Großaktion, rund 25.000 erfasste und nachweislich vernichtete Juden. Vernichtet teils im Zuge der Großaktion, teils durch Transport nach T2. Wir hatten keine genauen Angaben über die Zahl der im Ghetto lebenden Juden, deshalb nahm ich an, dass nur wenige übrig geblieben waren und dass am Abend des zweiten Osterfeiertages die Judenerfassung im Wesentlichen beendet sein würde. In Anbetracht dessen setzte ich den Beginn des Einsatzes am Ostersonntag auf 13 Uhr an. Die Männer sollten aber gründlich ausschlafen. Ich überprüfte noch einmal den Operationsplan. Es verfestigte sich für mich die Überzeugung, dass nur eine Methode rasch und wirksam zum Erfolg führen würde. Das systematische Anlegen von Häuserbränden. Die Verstecke, Höhlen, Bunker mussten ausgeräuchert werden. Nur so konnten die Juden aus ihren Schlupfwinkeln aufgescheucht werden. Warum da Mann gegen Mann kämpfen gegen dieses Gesindel? Ich befahl den Führern der Durchsuchungskommandos, die Häuser schon beim geringsten Anzeichen von Widerstand seitens der Aufständischen niederzubrennen. Als Konsequenz meines Befehls stand nach wenigen Stunden der gesamte durchsuchte Bezirk in hellen Flammen. Es war die Hölle, die österliche Hölle, wie einer meiner Adjutanten meinte. Ich musste mir eine Autobrille aufsetzen, um mich vor dem Funkenregen und dem beißenden Rauch zu schützen. Über dem Ghetto ballten sich schwarze, braune, graublaue Rauchwolken zusammen. Aus Fenstern und Dächern schlugen Flammen, der Wind trieb Funken und Staub vor sich her. Dazu Detonationen, Explosionen, der Geruch von Verbranntem und Versenktem. Schreiend kamen aus den brennenden Häusern Juden zum Vorschein, die sofort ausgesiedelt wurden. Andere warfen wie üblich Polstersachen auf die Straße, sprangen herunter. Sofern sie nicht noch im Sturz erschossen wurden, versuchten sie mit gebrochenen Knochen über die Straßen in Häuserblocks zu kriechen, die noch nicht oder nur teilweise in Flammen standen. Sie wurden selbstverständlich auf der Flucht erschossen. So langsam kamen die Juden dann auch aus den tiefer gelegenen Bunkern hervor. Männer, Frauen, Kinder. Auch Kinder? Ja. Ich beobachtete beispielsweise folgende Szene. Zuerst wurde die Mutter herausgezogen. Sie war halb ohnmächtig, die Haut von grünlicher Kellerfarbe. Sie starrte wie gebannt auf den Bunkereingang, wo ihr Kind, ein kleiner Junge, zurückgeblieben war. Reden Sie nicht weiter. Schweigen Sie. Aber das sind doch Fakten, die man... Herr Stroop, sagen Sie jetzt nichts mehr. Bitte.